Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hallo, 大家好 ，Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好 ，Ich bin Thomas. In der vergangenen Lektion haben wir über das Bezahlen mit einer Kreditkarte gesprochen. Genau. Wiederholen wir doch kurz das Wichtigste. 可以刷卡吗？ 可以刷卡吗？ Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? 刷卡 mit Kreditkarte zahlen. 刷卡 交现金 bar bezahlen. 交现金 交现金还是刷卡 Möchten Sie bar oder mit Kreditkarte zahlen? 交现金还是刷卡 我刷信用卡。 我刷信用卡。Ich möchte mit Kreditkarte zahlen. Bitte unterschreiben Sie hier. 请您在这里签字。 请您在这里签字。 签字 unterschreiben. 签字。 Hier noch einmal die gesamten Dialoge der letzten Lektion. 先生，您消费一千元。 哦，我的现金不够了，可以刷卡吗？ 可以。您是交现金还是刷卡？ 我刷信用卡。 请您在这里签字。 好的。 So viel zur Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 我的钱包丢了。我的银行卡也丢了。那你赶快挂失吧，一个星期以后来取。 我的钱包丢了，我的银行卡也丢了。那你赶快挂失吧，一个星期以后来取。 Gestern bin ich mit dem Bus gefahren, um Freunde von einer Universität im Bezirk Haidian zu treffen. Unglücklicherweise habe ich dabei meine Geldbörse verloren. Und leider weiß ich nicht, wie man das auf Chinesisch sagt. Ansonsten hätte mir vielleicht jemand helfen können. Das heißt, 我的钱包丢了。 我的钱包丢了。 我的 meine. 我的 钱包。Geldbörse. 钱包 丢了 verloren gegangen. 丢了 我的钱包丢了 我的钱包丢了 Ich habe meine Geldbörse verloren. 我的钱包丢了 不要着急我帮你找 Ich habe auch meine Bankkarte verloren. Du ärmst. Sollte dir das noch einmal passieren, kannst du folgendes sagen.我的银行卡也丢了。 我的银行卡也丢了。 我的 meine。 我的 银行卡 Bankkarte。Bank 银行卡 也 auch 也 丢了 verloren gegangen。 丢了。 我的银行卡也丢了。 我的银行卡也丢了。Ich habe auch meine Bankkarte verloren. 我的银行卡也丢了。 那你赶快挂失吧。 挂失需要什么证件呢？ 需要你的护照和卡号。 Bei beiden Sätzen, die wir eben durchgenommen haben, steht ein Le am Ende des Satzes. Gibt es dazu eine besondere Regel? Ja, gibt es.Le ist eine Partikel und deutet am Ende eines Satzes auf die Abgeschlossenheit einer Handlung hin. Ich verstehe, wir haben das schon mal erwähnt. Richtig. Noch einmal. Dann sollst du den Verlust sofort melden. 那你赶快挂失吧。 那 dann. 那 赶快 schnell oder sofort. 赶快。 挂失 einen Verlust melden. 挂失。 Ba ist eine weitere Partikel. Am Ende eines Satzes weist sie auf einen Vorschlag hin. Ba. 那你赶快挂失吧。 那你赶快挂失吧。Dann solltest du den Verlust sofort melden. 我的银行卡也丢了。 那你赶快挂失吧。 挂失需要什么证件呢？ 需要你的护照和卡号。 Ich möchte auch gerne wissen, wann ich die neue Karte abholen kann. Normalerweise dauert es etwa eine Woche. Der Bankangestellte sagt vielleicht, 一个星期以后来取。 一个星期以后来取。 一个星期 eine Woche. 一个星期。 以后 nach, später. 以后。 来取 abholen kommen. 来取。 一个星期以后来取。 一个星期以后来取。Sie können sie in einer Woche abholen. 新卡什么时候能办好？ 一个星期以后来取。 Nun eine kurze Wiederholung der heutigen Lektion. 丢了 ，verloren gegangen. 丢了。 我的钱包丢了。Ich habe meine Geldbörse verloren. 我的钱包丢了。 我的银行卡也丢了。 我的银行卡也丢了。Ich habe auch meine Bankkarte verloren. 那你赶快挂失吧。 那你赶快挂失吧。Dann solltest du den Verlust sofort melden. 赶快挂失 einen Verlust sofort melden. 赶快挂失。 一个星期以后来取。Sie können sie in einer Woche abholen. 一个星期以后来取。 Hören wir uns nun die Dialoge der heutigen Lektion an. 我的钱包丢了。 不要着急，我帮你找。 我的银行卡也丢了。 那你赶快挂失吧。 挂失需要什么证件呢？ 需要你的护照和卡号。 新卡什么时候能办好？ 一个星期以后来取。 Das war unsere heutige Lektion. Wie immer noch an dieser Stelle die Hinweise zur chinesischen Kultur. Fundsachen soll man nicht behalten, ist schon seit jeher eine alte chinesische Tugend. Fundbüros gibt es an Flughäfen, Bahnhöfen, U-Bahnen, Taxiständen und anderen öffentlichen Plätzen. Die dort abgegebenen Gegenstände können vom Eigentümer abgeholt werden. Es gibt sogar im Internet ein solches Fundbüro.Durch diese Seite werden verloren gegangene Gegenstände wie Handschuhe, Schlüssel, Mobiltelefone, Laptops, Checks, Sparbücher, Bargeld oder sogar auch Koffer ihrem rechtmäßigen Besitzer übergeben. Wichtig: Im Falle eines Verlustes sollten Sie dies sofort der Polizei melden. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Lektion angelangt. Wie immer noch an dieser Stelle eine Quizfrage.Wie sagt man, ich habe meine Geldbörse verloren auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见。 再见。Thank you.